Scheiß an und war's auch noch so schlimm. Es läuft mir links am Marsch vorbei, weil ich jetzt geboren bin. Kümmert euch um heute, um die Jugend dieser Zeit. Und lasst uns doch zufrieden mit eurer scheiß Vergangenheit. Sie werden nie wieder werden, die Scheiße, die mal war. Das Erbe unserer Ahnen ist für uns nicht länger da. Sie werden nie wieder werden, die Scheiße, die mal war. Das Erbe unserer Ahnen ist für uns nicht länger da. Dieses Lied ist für euch alle, für all die lieben Leute, für alle, die die gestern leben, doch ich lebe heute. Glaubst du an den Wahnsinn, das Grauen vor vielen Jahren? Du kannst es nie vermissen, denn du hast es nie erfahren.